Es kann sein, dass sie verschmäht mich und umsonst sind meine Mühen. Denn das hübsche Ding, das wehrt sich, will nicht für mich glühen. Ja, dann wird's bald Zeit für den finsteren Plan. Für den brauch ich einen finsteren Mann. Wo trifft man den wohl sicher an? Im Maison de Lune. Für die Kleine setz ich viel ein, meinen Geist ließ ich versprühen. Für das Herz, ich pflanzte Blümlein in frischestem Grün. Doch mit Erstaunen höre ich dann, dass sie mich gar nicht will zum Mann. Drauf fängt er neu zu denken an, ans Maison de Lune. Glaubet nicht, dass hier ein Stümper steht. Doch weiß ich nicht, wie solch ein Ding man dreht. Ich sperre Leute ein, doch ihn bann ich nicht an. Ganz und gar gemein und abscheulich, das bin ich. Los, sprich! Er den Alten in den Turm ein, nimmt zum Vorwand seinen Splin. Denn dann wird sie ganz gehorsam und sich sehr bemühen. Durch ihn erringen wir die Belle aus Ehren, weist ihn ein ganz schnell. Und husch ab in die Gummizell, ins Maison de Lune. Ist euch, was ich will, auch absolut klar. Läuft für mich doch alles wieder wunderbar. Spät Maurice nur ein und bald schon wird sie hier sein. Und ganz ramponiert, sie kapituliert vor mir. Trotzdem pünktlich, sonst wird er noch grün. Ja, ledig bist du nicht mehr lang. Eine Heiratin, das wär ihr Tod. Zu sehen, dass Papi ist in Not und vor Angst schon ganz grün. Er hebt das Glas und stoßt auf Mann, auf das Meer.